Blaue, super billig, ab 5 Cent telefonieren, Telefonzelle, Doppelausführung an Radio Apore. Auch hier wird der Markt aufgebaut, ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.